steh auf, Deutschland steh auf, steh auf. Der Kampf gegen Juden und der Ritter nimmt seinen Lauf. Deutschland sei stark, sei stark. Deutschland sei stark, sei stark. Wir Nationalsozialisten brauchen deine Tat. Deutschland sei standhaft, standhaft. Deutschland sei standhaft. Das Gleiche in welcher Zeit. Deutschland sei stark, sei stark. Deutschland sei stark, sei stark. Wir sind jetzt zum Sturm geeint. Wir hassen alle Juden und Verräter. Jude. Der Kampf geht weiter und ein jeder steht da. Im Winde klar, das Reiche steht, eine Hacke in Kreuzfahne weht, so klar. Deutschland heil, Deutschland das Reich, wir stehen für Adolf Hitler, Seite an Seite. Deutschland sei stark, ja. Deutschland sei stark.